Das internationale Reiseschiff Mangyongbong zwischen Dasen und Vladivostok wird von der TVJK und Russland gemeinsam verwaltet. Am 17. Mai fand im Hafen Dasen eine Veranstaltung zur Abfahrt des Schiffes statt. Die Mitarbeiter des Volkskomitees der Stadt Dasen und der betreffenden Bereiche, der Generalkonsul der Russischen Föderation in Chongqing, die russischen Gäste und die Touristen nahmen daran teil. Auf der Veranstaltung gab es Gratulationsreden. Das Schiff Mangyongbong fuhr dann zum Hafen Vladivostok ab.